Kapitel 56 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Frieden auf Erden. So wird es sein. Ein Traum den bleichen Söhnen plötzlich erscheint, so süß an blauer See, wo Hyazinthe duftet. Äsend lichtes Reh und Felder sind mit Glocken auszutönen. Laubhütten straßenwärts, beduscht von Sternen, aus weichen Horen, unvergänglich, ruht. Es sausen durch ihr tausendjähriges Blut, Nachkommenschaften brünstig allen Fernen. Die blonden Enkel strahlen im Zenit zusammen, sie künden singend sich wie Vögel an und wissen niederstürzend nicht, woher sie stammen. Sie wachsen auf, von Königen ein Bund, und Mann zu Mann, ein Herz, ein Mund. Ende von Frieden auf Erden. Ende von Der feurige Busch.